Meine Brüder mögen mir ihre linken Hände geben, damit ich sie binde. Die Krieger der Apachen bilden einen Kreis um die Kämpfenden. Sie mögen darauf achten, dass die gefangenen Comanchen den Verlauf ebenfalls verfolgen können. Die weißen Männer werden dort drüben bleiben. Ist mein Bruder Winnetou fertig? Ja, die Riemen sind fest. Sind die Plätze eingenommen? Auf! Ist klar. So mag der Kampf beginnen. Jetzt! Sie haben beide die Messer verloren! Gebt ihnen die Messer wieder! Nein, das wäre gegen die Verabredung. Weiter mit den Fäusten! So kann ja kein Tropfen Blut fließen, ist klar. Das war ein Schlag! Schuhe hin! Keiner von ihnen ist Old Shatterhand. Los, Rothaus! Greif an! Das ist ein Kampf! Was nun? Jetzt haben sie sich an der Kehle! Donnerwetter! Wie im Schraubstock! So was habe ich noch nicht gesehen! Keiner gibt nach! Ist klar, weiter! Der Comanche wankt! Und Schuhhänd geht in die Knie! Da! Er sieht wieder auf! Donnerwetter! Sie erwürgen sich gegenseitig! Jetzt! Yes, da liegen sie beide! Ohne die Faust vom Halse des Gegners zu nehmen, waren die beiden Kämpfer zu Boden gestürzt. Nach einem letzten Ächzen und Stöhnen. Sie hatten sich gegenseitig die Luft abgedrückt, bis sie wie tot niederfielen. Rasch eilten Winnetou und ich zu ihnen und untersuchten den Herzschlag. Apanaska lebt noch. Auch Schuhhänd ist nur bewusstlos. Wir nehmen ihnen die Riemen ab. Da sind beide tot. Ach, Mr. Cutter. Wenn sie etwa nur ohnmächtig sind, dann ist der Kampf natürlich nicht zu Ende, sondern muss mit den Messern von neuem begonnen werden, ist klar. Weg! Sofort weg! Verdient ihr noch den Namen Mensch, Mr. Carter? Fangt ihr schon wieder mit euren Predigten an? Ich gehe. Old Shuhand kommt zu sich. Das war schrecklich. Sprecht noch nicht. Mein Bruder möge noch liegen. Nein, nein, ich kann schon stehen. Was ist mit... Apanaska lebt, macht euch keine Sorge. Mein roter Bruder schlägt die Augen auf. Wer hat gesiegt? Keiner. Ihr stürztet zu gleicher Zeit. So müssen wir weiterkämpfen. Nein, der Kampf ist zu Ende. Du bist frei. Frei? Warum? Du hast dir deine Freiheit ehrlich erkämpft. Wir sind Freunde und Brüder aller ehrlichen und guten Menschen. Hole dein Gewehr und dein Pferd und reite fort. Uff. Apanaska ist stolz darauf, dass so berühmte Männer ihm vertrauen. Er möchte für immer bei euch bleiben. Winnetou und ich sind von Herzen erfreut über deine Worte. Wir werden das Kalumet der Freundschaft und der Bruderschaft mit dir rauchen. Hau. Hat Apanaska aber bedacht, was großer Donner und die Krieger seines Stammes zu seinem Entschluss sagen werden? Bin ich nicht ebenfalls ein Häuptling? Niemand hat das Recht, mir einen Befehl zu erteilen. Ich werde nicht einmal meinen Vater fragen. Deinen Vater? Ist er mit hier? Ja. Er liegt dort neben Großer Donner. Ah. Seine Kleidung und sein Haarschopf sagen mir, dass er der Medizinmann der Comanchen ist. Old Shatterhand sagt es. Seine Squaw, also deine Mutter, befindet sich wohl? Ich antworte dir, ihr Körper ist gesund, aber ihre Seele ist nicht mehr bei ihr. Sie ist zum großen Manitou gegangen. Damit wollte er sagen, seine Mutter sei geisteskrank. Sie war die Frau, die mir damals bei der Befreiung des Negers Bob begegnet war. Ich konnte keine Fragen mehr stellen, denn soeben kamen von Norden her die ersten Apachen aus der Oase mit den gefüllten Wasserschläuchen zurück. Unsere Reiterkette hatte sich also bewährt. Trotzdem mussten wir natürlich bei einer so großen Zahl an Menschen und Tieren zusehen, so bald als möglich die Oase zu erreichen. Darum beschlossen wir, den Abend und die Nacht hindurch zu reiten. So vermieden wir die ermattende Tageshitze. Zuvor aber rauchten wir noch die Pfeife der Bruderschaft mit Apanatschka.